Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht hier live in der Sendung, dann wählt mal ganz schnell diese Nummer hier, 0800 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, macht das bitte unter 0800 5678 110. Susanne ist die Erste, heute Nacht. Und Susanne ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Weswegen hast du angerufen, Susanne? Ja, ich hatte heute so ein bisschen ein Schockerlebnis heute Abend. Heute Abend, was ist geschehen? Ich bekam einen Anruf. Mhm. Und zwar, ich muss erstmal die Vorgeschichte erzählen. Ich war vor ungefähr anderthalb Jahren mal bei mir im Ort auf einer Partnerschaftsleihe im Radio. Mhm. Und gab meine Nummer dabei raus. Mhm. Ich habe inzwischen langen festen Freund. Mhm. Und heute Abend klingelt ihm was auf das Telefon. Ich ging dran und da war ein Mann dran. Ich sprach mit ihm eine ganze Weile. Auf jeden Fall stellt euch dabei heraus, er ist in der Psychiatrie und er ist ein dreifacher Frauenmörder. Er ist ein dreifacher Frauenmörder? Ja. Und der hatte deine Telefonnummer von der... Ja. Eine Radiosendung von damals. Er hatte wohl schon des Öfteren angerufen, nur ich hatte damals, als es darum ging, ganz viele Anrufe und ich habe ihn damals nicht zurückgerufen. Ich wusste es ja auch vorher nicht. Mhm. Dann war ich mit meinem Freund zusammen und da war es sowieso nicht mehr akzeptabel. Mhm. Mhm. Ja, und nun heute Abend, als ich ranging, ich war total erstaunt. Aber wie sonderbar, es ist anderthalb Jahre her. Ja. Und jetzt ruft er nochmal an. Er hätte doch in den letzten anderthalb Jahren es mehrfach und immer wieder versuchen können. Er hat das ja auch versucht, wie er mir sagte. Bei dir zu Hause anzurufen? Ja. Das hat dann nicht geklappt. Da warst du nicht zu Hause, oder? Er hatte wohl scheinbar zweimal drauf gesprochen. Ich habe nicht zurückgeantwortet, weil ich hatte kein Interesse daran. Achso, er hatte auf deinen privaten Anrufbeantworter auch schon mal gesprochen. Ja, klar. Kann der denn so ganz einfach aus der Psychiatrie anrufen? Er sagte mir, er sitzt seit 15 Jahren und er hat praktisch eine Nummer, die er sich mit diversen Mitbewohnern teilt. Mhm. Und man könnte ihn also auch zurückrufen. Er gab mir auch seine Nummer, aber immer nur bis 20 Uhr. Ne? Ach, diese Nummer, du bist im Besitz jetzt dieser Nummer. Ja. Mhm. Sonderbar finde ich auch, dass er dir dann gleich im ersten Gespräch, wie lange hast du mit ihm geredet? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, dass er dir das dann gleich alles so erzählt hat. Ich denke mal, oder ich befürchte mal, dass es fast für ihn mit zur Therapie gehört. Mhm, verstehe. So kam es rüber. Mhm. Aber hat es dir nicht den Hals zugeschnitten? Ja, ist vielleicht ein blödes Bild jetzt. Absolut. Ne, wenn man das dann gesagt bekommt am Telefon, ein mehrfacher Frauenmörder, hat er über die Tat auch etwas erzählt? Über die Taten? Er meinte, es wäre eine sexuelle Geschichte gewesen, ja. Aber du hast da auch gar nicht weiter nachfragen wollen? Ja, ich habe schon getan. Mhm. Soweit es heute rüberkam, war es scheinbar eine Geschichte, die aus der Kindheit rührte, wie er mir versuchte klarzumachen. Mhm. Ja, sowas erzählen die dann immer, ne? Dass die Kindheit schuld ist. Klar. Seit 15 Jahren in der Psychiatrie. Ja. Und wie lange wird er noch in der Psychiatrie? Er hatte lebenslänglich bekommen. Mhm. Und ich fragte ihn nochmal, warum er überhaupt denn telefoniert, denn es bringt ja für keine Beziehung was bei lebenslänglich. Mhm. Und da meinte er ihm halt, er hätte eine Frau gehabt, über diese Laien, sagen wir mal, die ist aber im letzten Dezember wohl gestorben. Mhm. Achso, die Aussicht ist so, dass er wirklich sein Leben lang in Sicherheitsverwahrung bleiben? Nein. Das nicht? Angeblich wäre es so, dass er noch ungefähr 9 Jahre absitzen müsste, dann hätte er wohl ein Drittel und dann könnte er einen Antrag stellen. Mhm. Du hast gerade gesagt, mehrfacher Frauenmörder. Er hat mir gesagt, drei. Drei Frauen. Ja. Mhm. Wie seid ihr denn verblieben jetzt miteinander? Das Erstaunliche war dabei, während dieses Gespräches, er sprach eigentlich wie ein Hochschulabsolvent. Mhm. War er ja vielleicht auch. Nein. Nein, das nicht. Ich möchte jetzt nicht so sehr in die Details gehen, ihr könnt es ja eventuell auch hören. Nein, er war eigentlich ein einfacher Mensch, aber er hat sich im Laufe dieser Jahre weitergebildet per Fernstudium. Na gut, aber du, das habe ich gerade so gemerkt, als du angefangen hast zu erzählen, du bist irritiert, besorgt, schockiert. Wie soll da jetzt ein weiterer Kontakt aufgebaut werden? Das Problem ist, dass scheinbar, trotzdem ich nie reagiert habe, während diverser Anrufversuche, erst immer wieder versucht hat. Also ich muss ihm irgendwo der Stimme nachgefallen haben. Ja, jetzt habt ihr miteinander gesprochen. Das erste Mal jetzt. Als heute die halbe Stunde dann rum war, wie hat man sich verabschiedet? Nach dem Motto, auf Wiedersehen für immer? Ich habe ihm gesagt, ich habe eine feste Beziehung. Ich würde also keinen Wert darauf legen, Kontakte zu pflegen. Und da meint er, ob er denn eventuell mit mir mal reden könnte. Und also er würde schon gerne, du bist aber an überhaupt gar keinen Kontakt interessiert. Ist das richtig? Ja, zum einen, er tut mir zwar leid, aber ich habe trotzdem Angst davor. Heißt das denn wirklich, dass du dann auch definitiv keinen Kontakt haben möchtest? Ich von mir aus würde keinen aufnehmen. Jetzt frage ich dich nochmal, als ihr euch dann verabschiedet habt, habt ihr gesagt, wir telefonieren dann nochmal wieder in 2 Wochen? Oder hast du gesagt, ich möchte nicht mehr, dass sie mich oder dass du mich anrufst? Wir waren per Sie erstmal. Ich habe gesagt, dass ich in einer festen Beziehung bin. Ich möchte keine Beziehung. Es war interessant, mich mit ihm zu unterhalten. Hast du auch gesagt, dass du keinen Anruf mehr möchtest von ihm? Nee, so ganz klar nicht, ne? Ich merke schon. Ich weiß es gar nicht mehr so sehr, weil ich ziemlich eigentlich auch geschockt war. Also du bist geschockt. Wer das nicht in so einer Lage? Ich muss gestehen, ich bin zum einen geschockt, zum anderen, ich war auch natürlich während des Gesprächs auch neugierig. Ich habe auch sogar hinterfragt, warum. Und er meinte zu mir, so wie ich mit ihm reden würde, käme es ihm vor, als wenn ich auch Vorkenntnisse hätte, was sich überhaupt nicht stimmt. Also Susanne, wenn du für dich eigentlich entschieden bist, dass du keinen Kontakt und kein Vertrauensverhältnis aufbauen möchtest zu diesem Mann, dann würde ich dir wirklich dringend raten, das ganz strikt jetzt zu tun. Ja. Nicht mal so ein bisschen oder ab und zu mal, weil das weckt natürlich Hoffnungen bei jemandem, der irgendwo sitzt, wo auch immer. Ja. Ich würde klare Verhältnisse schaffen, wenn er nochmal anrufen sollte, dass du sagst, du möchtest das nicht mehr, wenn er dich nicht in Ruhe lässt, lass dir eine neue Telefonnummer geben. Meine Angst natürlich ist, ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr romanhaft werden, aber man weiß ja, dass man aufgrund einer Nummer eventuell auch die Adresse rausbekommen kann. Ne? Gut, aber da muss man schon etwas kriminelle Energie da reinstecken und er sitzt im Moment und wahrscheinlich noch 9 Jahre in eine Psychiatrie. Ja, da würde ich mir vielleicht jetzt erstmal. Gerade er kommt ja mit der kriminellen Energie zusammen. Sprich, mit Kollegen. Ja, gut, aber deshalb, Susanne, klarer Schnitt. Ja. Nicht mehr einlassen auf weitere Kontakte. Und seien sie auch noch so sporadisch oder seien sie auch noch so selten. Wäre wirklich meine Empfehlung. Also für dich und für den ist für ihn ist es auch besser, weil da macht er sich keine Hoffnungen auf irgendwelche Verbindungen. Man greift ja, wenn man irgendwo inhaftiert ist, zu jedem Strohhalm draußen. Und musst ihm zeigen, dass das kein Strohhalm ist. Das war aber ein Anruf heute Abend. Mann. Ja. Alles Gute. Ich danke. Keine Gespräche. Viel Erfolg noch für die Sendung. Dankeschön, ja? Susanne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr faxen wollt, faxt mir, was das Zeug hält, 0800 5678 110. Aber vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer aufzuschreiben, damit wir euch dann vielleicht zurückrufen können. Wie fandet ihr den Grand Prix, die Vorentscheidung heute übrigens? Wer hat's gesehen? Ich hab's gesehen, nicht alles. Ich fand, so viel Schrott war dabei, so viel Schrott, dass ich eigentlich gar nicht sagen konnte, was mir richtig gut gefallen hat. Naja, Esther, 49 Jahre, guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mich eigentlich bei dir heute über mein kleines Mädchen mit dir unterhalten. Über dein kleines Mädchen? Jo. Deine Tochter? Ja. Mhm. Wie alt ist die Tochter? Ja gut, das trifft jetzt nicht mehr zu, dass sie klein ist. Jetzt ist sie mittlerweile 30. Also. Und das ist halt eben die Problematik, mit der ich nicht fertig werde. Und zwar, ich habe sie damals zur Adoption freigegeben. Mhm. Und das. Wie alt war sie da? Da war sie ungefähr 5 Monate. Mhm. Und das ist jetzt schon, ja, wie gesagt, 30 Jahre. Und du hast nie von ihr irgendetwas gehört? Nein, ich hatte damals, nachdem ich diesen Vertrag unterschrieben hatte beim Notar, hatte ich eigentlich gleich danach natürlich das bereut und habe dann auch das Jugendamt sehr genervt. Und die hatten mir dann, wahrscheinlich hatten die doch irgendwie ein Nachsehen mit mir oder wie auch immer, weil ich damit wirklich nicht klargekommen bin. Und dann hatten sie mir das Jahr später, also Anfang des Jahres, Anfang 71, hatten sie mir ein Bild zukommen lassen von den Adoptionseltern, was auch unüblich ist eigentlich. Und, also nicht von den Eltern, sondern von deinem Mädchen? Von ja genau, also die Adoptionseltern hatten mir das Bild zugeschickt, ja genau. Also über das Jugendamt. Mhm. Ne? Und eigentlich hat mir das Bild die ganzen Jahre über hinweg geholfen. War das das einzige Lebenszeichen, was du je in den 30 Jahren bekommen hast? Du weißt bis heute nicht, wo sie lebt, wie sie lebt, du weißt gar nicht mehr, ob sie noch lebt. Gar nichts. Weißt du. Lass mich dich mal fragen, wieso hast du damals das Mädchen, dein kleines Mädchen, zur Adoption freigegeben? Ich war damals, wie gesagt, ich war 20 und damals war das halt eben nicht so üblich wie heute, dass man sagt, ich gehe zum Sozialamt, ich gehe zum Wohnungsamt oder weiß ich was. Ich wusste von gar nichts. Also ich muss da ein bisschen vorgreifen, ich bin eigentlich in einer Familie groß geworden, die aus Geboten und Verboten stand. Also ich war ein sehr unselbstständiger Mensch, als ich von zu Hause wegging mit 18 Jahren. Und wie gesagt, ich wusste mir auch wenig zu helfen in anderen Lebenslagen und ich hatte zu der damaligen Zeit weder Wohnung noch Geld noch sonst was. Und ich hatte eine zweite Lehre begonnen, die musste ich dann abbrechen und hatte dann, während ich das Baby zur Welt gebracht hatte, konnte ich dann ein paar Tage bei einer Freundin unterkommen, die selbst im Krankenhaus war und als sie dann zurückkam, musste ich dann wieder raus und da bin ich dann zwangsläufig nach Hause zu meinen Eltern wiederum und mein Vater damals, ich sehe mich heute noch am Wickeltisch stehen, ich habe die Kleine gefüttert und gewickelt und dann hat er mich gefragt, was jetzt sei, ob der Vater des Kindes mich endlich heiraten würde und so und da habe ich gesagt, nee, die Aussicht besteht nicht, jedenfalls hat er da mit der Faust auf den Tisch gehauen und da erschrak die Kleine so und hat dann gesagt, du guckst, dass du bis morgen mit deinem Bastard verschwunden bist. Mhm. Und da habe ich mich dann, wie gesagt, an das Jugendamt gewandt, weil ich nicht mehr wusste, wohin und wie gesagt, zu Hause gab es dann auch immer Schwierigkeiten. Und die haben dir dann geraten, das Kind zur Adoption freizugeben? Nee, zuerst war es so gewesen, dass ich die Kleine dann in eine Pflegefamilie unterbringen konnte und da war es eigentlich recht gut, da konnte ich es auch regelmäßig besuchen gehen, weil ich habe auch keinen Führerschein gehabt und kein Auto und so und deswegen war es schon gut, dass es in der Nähe war und ich konnte dann ein möbliertes Zimmer finden, ganz auf die Schnelle. Und warum ist das nicht so beibehalten worden? Weil die Familie, die Frau, die dort diese Pflegefunktion übernommen hatte, die musste in den Außendienst oder wie auch immer, jedenfalls ist sie dann zu einer anderen Pflegemutter gekommen und da habe ich dann durch die Besuche, die ich dann dort machen konnte, gesehen, dass sie da auch nicht gut versorgt war und also da gab es sehr viele Mängel und dann habe ich dann mit dem Jugendamt gesprochen, dann habe ich dann gesagt, dann gehe ich lieber wieder heim und gucke, dass ich dann irgendwie da klarkomme und so und dann haben sie gesagt, das wäre ja auch keine Lösung, haben mir aber nie irgendwie von ihrer Seite aus eine Möglichkeit aufgezeigt, die haben ja gesehen, dass ich... Hast du denn von dir aus dann irgendwann gesagt, okay, gut, dann gebe ich es zur Adoption? Nein. Wer hat dir das denn vorgeschlagen? Der Druck kam denn vom Jugendamt, nachdem die zweite Pflegefamilie denn wegfiel und dann haben die gesagt, gut, dann müssen wir sie in ein Heim bringen. Und können wir natürlich jetzt nicht mehr so beurteilen, es ist sehr lange her und es ist für mich auch ein bisschen schwer vorstellbar, weil man natürlich vor 20 Jahren die entsprechenden Hilfestellungen vor 30 Jahren hätten die natürlich auch da geben konnte. Ich stelle es mir nur herzzerreißend vor. Du hast ja eine Beziehung schon aufgebaut zu der Kleinen, als du sie dann dort hingebracht hast, abgegeben hast. Habe ich sie auch noch besuchen können und wie gesagt, das Jugendamt hat mir dann immer wiederum gesagt, entweder das bleibt sie immer in dem Waisen, also in dem Kinderheim, sie haben Waisenhaus dazu gesagt, um das halt eben dramatischer zu gestalten, oder sie zur Adoption freizugeben. So, dann kam das mit der Adoption. Ja. Jetzt sind 30 Jahre rum. Jetzt bist du, so höre ich das auch aus deiner Stimme oder an dem Gefühl, was so rüberkommt, sehr traurig, dass du dieses Mädchen nie kennengelernt hast und nicht kennst. Bestehen denn eigentlich überhaupt Möglichkeiten von Seiten einer Mutter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hat, dieses Kind irgendwie mal kennenzulernen? Kann man da etwas unternehmen? Ja, das ist halt eben das, wo ich dich eigentlich auch um Hilfe bitten wollte, da mir vielleicht Wege aufzuzeigen, wie ich was weiter unternehmen kann. Ich habe mich natürlich nach dem Jugendamt, ja klar, habe ich mich dorthin gewandt mehrere Male. Und dann haben die mir nach 10 oder nach 15 Jahren denn gesagt, würden die Akten verbrannt, weil ich muss noch dazu sagen, also danach wurde ich denn auch tablettensüchtig. Ich habe das denn nicht geschafft. Freunde, die Akten sind verbrannt, das glaube ich nicht. Die Akten werden nicht verbrannt, aber ja, das haben die mehrere Male, haben die das gesagt. Und weil ich, wie gesagt, von diesem Heimatort weggezogen bin, habe ich dann parallel dazu bei dem Rathaus damals meinen anderen Namen denn angegeben und auch in dem Ort, wo ich jetzt wohne. Okay, ich würde mal sagen, ich weiß das natürlich nicht, wie die juristische Situation ist. Bisher bist du so beraten worden nach dem Motto mit dem Ergebnis, sie haben keine Möglichkeit, keine Chance, ne? Ja. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen, dem Peter, der heute Nacht hier ist, der sich gut auskennt, gerade in solchen Sachen, auch nochmal redest. Wie würdest du dir so ein Treffen vorstellen mit ihr, wenn es zu einem Kontakt käme? Ja, wünschen würde ich mir natürlich, dass es gut ausgeht. Da ist natürlich auch diese Angst, die ich habe, weil ich mir dann vorstelle, dass sie vielleicht auch das Ganze nicht verstehen kann. Dass sie dir Vorwürfe macht, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, hast du dir denn so in deinem Leben in den vielen Jahren Vorwürfe gemacht? Auf jeden Fall. Ja. Aus diesem Grunde habe ich ja eben schon angedeutet, ich bin mit diesem Gewissensbissen, mit den Schuldgefühlen, bin ich nicht mehr klargekommen. Und da habe ich dann, wie gesagt, auch angefangen, Tabletten zu schlucken. Und das war dann über 10 Jahre eine Abhängigkeit. Also das wäre für dich quasi eine richtige Rettung, wenn du das Kind kennenlernen könntest. Ja, heute ja. Mit den heutigen Erfahrungen im Rücken, würdest du es nicht nochmal tun? Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Also ich würde kämpfen wie eine Löwin. Mhm. Dieses Mal würde ich dann eventuell abhauen. Und ich weiß es wirklich nicht, was ich machen würde. Hast du denn später nochmal Kinder bekommen und behalten? Ja, ich habe nochmal ein Kind gekriegt, ja. Pass auf, Esther, wir machen das jetzt so. Du legst auf, der Peter ruft dich an und ich hoffe, dass er auch ein paar juristisch fundierte Tipps für dich hat. Mhm. Und wenn du sie gefunden hast, was ich dir von Herzen wünsche, meldest du dich nochmal bei mir. Auf jeden Fall, das will ich machen. Mhm. Esther, alles Gute, viel Glück. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Jürgen, der Herr Namensvetter. Ja, genau. Ja, was ist dein Thema? Mein Thema war der heutige Abend, die Ausscheidung für den Grand Prix de la Chanson, was weiß ich nicht wie. Ja. Und muss ja ganz ehrlich sagen, das war so sehr traurig. Das fandst du sehr traurig? Ja, du sprichst da schon so völlig traurig und depressiv. Was war denn da so traurig? Ja, nee, das mag nicht an dem Ding liegen, das liegt wahrscheinlich am Leben hier, aber ist jetzt egal, das ist an den Grand Prix. Und ich fand also wirklich schade, heute Abend zu erleben, was Stefan Raab da gemacht hat, nachdem er da so groß Werbung für seinen Song gemacht hat. Und mit den Liedern, mit denen ich nicht antreten werde. Also das. Und er hat dann tatsächlich gewonnen mit diesem schlechten Lied gegenüber einer guten Stimme von dieser Corinna May. Mhm. Mit aber einem Sängerin. Furchtbar langweiligen Lied aller Ralf Siegel. Ja, völlig. Das, nein, ich fand dieses Lied auch wirklich grottenlangweilig von der Corinna. Du nicht? Ja, was heißt grottenlangweilig? Wie gesagt, ja, da hast du eigentlich recht. Also, aber sie hat eine gute Stimme. Stimme, ja, sicher. Und ich denke mal, die Frau, die wird da wirklich von vorne bis hinten verarscht. Und das finde ich so schade. Also, dir hat der Auftritt und das Lied von Stefan Raab nicht gefallen. Halte ich mal so fest. Kannst du sagen, was dir an diesem Lied nicht gefällt? Zum einen die Musik, zum anderen. Also keine schöne Melodie? Das sowieso nicht. Und der Text, der war ja nun mal, ne? Ich meine, was hatte du denn da? Das kennen wir wohl alle, ne? Ja. Ich meine, da hat er auch irgendwo recht, also mit dem, was er bei Johannes Bekerner gesagt hat, dass man untereinander irgendwo so spricht, hier gerade im Ruhrgebiet. Mhm. Also für dich war der Sinn, war der Text ein bisschen zu wenig tiefsinnig. Du hättest. Das war nicht wenig tiefsinnig, das ist überhaupt kein Tiefsinn. Ach so, ja, das habe ich jetzt nicht so verstanden, dass du das so gemeint hast. Deine Favoritin war die Corinna. Wenn du hättest entscheiden können. Nee, vom Lied her nicht. Wen hättest du denn gern auf Nummer 1 gesehen? Also heute Abend muss ich ganz ehrlich sagen, gar keinen. Mhm. Ja, es war richtig. Die Lieder waren, also ich meine, Knorkator zu nennen, wahrscheinlich überflüssig. Das war so wirklich das Schäbigste, was ich da jemals gesehen habe. Gerade für so einen Contest. Mhm. Du hast also auch keinen angerufen, ne? Keine Nummer gewählt. Nein, nein. Nee, keine. Also ich kann dir nur beipflichten, dass ich also wirklich das meiste. Also Raab hat eine gewisse Originalität, muss man sagen. Aber das andere fand ich auch böse, böse schlimm und unter Niveau. Und wenn der Stefan nicht dabei gewesen wäre, hätte keine Katze sich diese Sendung angeguckt, bin ich ganz sicher. Und genau, das hätten auch nicht 1,5 Millionen Menschen angeguckt. Verstehst du, meine Eltern zum Beispiel, ne? Mhm. Das war für die, also gerade diese Sache war für die eigentlich mal so ein Highlight des Jahres. Ja, und die, haben die armen Eltern. Überhaupt nicht geguckt. Ja, die armen. Ja. Die haben sicher RTL Plus geguckt, da kam ein Komödienstadel. Nee, so. Die haben Südwest 3 geguckt, irgendwo eine Karnevalsschau. Da siehst du. Also, ein unzufriedener Zuschauer war das jetzt am Telefon bei mir, Jürgen, 30 Jahre alt, der auch Stefan Raab doof findet mit seinem Titel. Nein, ich finde Stefan Raab nicht. Nein, aber den Titel findest du doof. Du hast es ja gerade gesagt. Das hat nichts. Das hat nichts. Danke für deine Meinungsäußerung. Nein, verstehst du. Es ich verstehe schon. Darum, wir sollten, nein, brech mich bitte nicht ab, wir sollten. Doch, ich breche dich jetzt ab. Ganz wir sollten radikal. Damit aufhören. Wir sollten damit aufhören, das ist ja das richtige Stichwort. Du hast alles gesagt, danke für deinen Anruf, tschüss Jürgen. Tanja, 26 Jahre alt, guten Morgen. Hm? Hallo Tanja, hast du denn heute Abend auch Fernsehen geschaut? Also den Vorentscheidungsquatsch habe ich verpasst, nee, ich gebe zu. Quatsch habe ich nicht gesehen. Kennst du das Lied von Stefan Raab? Ich habe es noch nie ganz gehört, also es gefällt mir auch nicht. Es klingt auch eher so ein bisschen gelangweilt von deiner Seite her. Ich glaube, du fandst den Maschendrahtzaun auch schöner als dieses Lied, was er jetzt gemacht hat, oder? Was heißt schöner? So langsam geht es noch einen Kick mit Regina Zindler. Sie tut mir langsam nur noch leid. Na gut. Also ich merke schon, bei dir ist auch wenig Euphorie in Sachen Schlager und Grand Prix da. Mhm. Ne? Du bist da so eher auf einer anderen Schiene. Was ist denn dein Thema, weswegen du angerufen hast? Ja, mein Problem ist, dass ich einen Freund habe und mit dem jetzt seit über einem Jahr zusammen bin. Mhm. Aber im Punkt des Sex läuft gar nichts. Wie? Gar nichts? Nicht. Noch nie? Nein. Kein einziges Mal? Nein. Aber also, wie weit ist es denn schon mal gegangen? Händchen halten ja. Händchen halten tut er prinzipiell gar nicht. Das auch nicht. Küssen ist klar. Das Problem ist, wir waren halt, vorher Halt. Ich muss ihn fragen. Küssen ist klar. Was heißt denn küssen? Küsschen auf die Lippen oder Zungenkuss? Also Zungenkuss sehr selten. Mhm. Und Küsschen, also kann ich mir immer holen. Das kannst du dir immer kuscheln? Ja, ist er auch für, aber er nimmt lieber, als wie er gibt. Ja, solche Leute gibt's, ja. Hast du ihn denn schon mal nackt gesehen? Jedes Wochenende. Sagte sie gelangweilt in den Telefonhörer. Wieso jedes Wochenende? Ja, jedes Wochenende, wenn er zum Beispiel in die Badewanne geht, dann sitzt er mal hier mit Bademantel und so. Er findet es halt eben toll, nackt rumzulaufen, so. Wenn er frisch aus der Wanne kommt. Und hat er dich denn schon mal nackt gesehen? Ja, sicherlich, klar, wir baden auch zusammen. Ach so. Wie, da läuft auch nichts, wenn ihr beide nackt in der Badewanne sitzt? Nicht mal ein bisschen streicheln, fummeln, kitzeln und so? Läuft nichts? Ja, das schon, aber es kommt halt nie zum Point. Es kommt nie zum schönen, bitteren Ende. Ja. Du wolltest gerade sagen, habe ich unterbrochen, ihr wart vorher mehrere Jahre befreundet. Ja, 2-3 Jahre. Platonisch. Wir haben eine platonische Freundschaft gehabt. Wie kam es denn dann zu dieser Beziehung, die eigentlich ja nur auch keine Beziehung ist? Warum habt ihr euch denn dafür entschieden und seid nicht einfach gute Freunde geblieben? Wir hatten irgendwann sehr viel Zeit beruflich miteinander verbracht und fast jeden Tag uns gesehen. Mhm. Und dann habe ich mit einer Freundin mal drüber gesprochen, die sagte, denn nach meiner Art sollte ich mal drüber nachdenken, dass ich doch ein bisschen mehr für ihn empfinde, als ich mir vielleicht eingestehen Ach, hat die Freundin dir gesagt? Und hast du dann zugestimmt? Ich habe dann drüber nachgedacht und es war dann auch so und habe mit ihm drüber gesprochen und dann irgendwann habe ich gesagt, pass auf, wir bleiben gute Freunde nach ewigen Diskussionen darüber. Er traute sich nicht, mit mir eine Beziehung einzugehen. Aber er hat es dann ja doch getan. Ja, nachdem ich gesagt habe, wir bleiben gute Freunde. Da hat er gesagt, nein, doch noch nicht gute Freunde, sondern ich will alles. Ich will alles, aber er gibt dir nicht alles. Wenn du mit dem nackt in der Badewanne sitzt, brennst du nicht für Leidenschaft? Ich brenne auch so schon vor Leidenschaft. Also daher auch die gedrückte Stimme, weil die arme Tanja gar nicht mehr weiß, wohin mit ihren Hormonen. Das ist es ja. Es ist halt eben nicht sehr schön, wenn man einen Freund hat und man möchte nichts mehr als diesen auch. Ja, hast du ihn denn mal, ja, und wenn du ihn verführst, wenn du ihn, hast du das alles schon versucht? Ja, es kam auch schon teilweise so weit und dann kam irgendein Satz wie, hör auf. Und ja, dann bin ich schon in Tränen ausgebrochen des Öfteren. Weil wenn man so einen Satz hört und man ist irgendwie, ja, man brennt vor Leidenschaft. Also ein bisschen Petting und so ist auch nicht abgegangen bisher. Nein. Gar nichts. Nein. Ich habe noch nicht mal eine Hand gehabt, drücken wir es mal so auf. Ja, ich drücke mich ja um diese Frage herum. Also du hast ihn noch gar nicht mehr in der Hand gehabt. So, was machen wir jetzt? Ein Jahr, du Arme, darbst ein Jahr und bist völlig, völlig dürstend schon, ne? Nach Sex und Leidenschaft. Ja, weil ich lebe jetzt schon unfreiwillig fast 3 Jahre im Zölibat. Nee, so geht das nicht weiter, Tanja. Ein junges Mädchen von 26 Jahren braucht einen Mann. Ne? Ja. Hast du denn mit ihm dieses Mal richtig besprochen auch und ihn kritisiert, ihm das hingelegt, die Probleme geschildert, die du hast mit ihm? Also ich habe ihm das schon gesagt und er sitzt immer da mit bedrückter Miene und weiß sich selber keinen Rat und weiß auch selber angeblich nicht, warum es so ist. Man kommt sich ja dann wahrscheinlich als Partner, in deinem Fall als Partnerin, auch sehr, sehr, sehr blöd vor in dem Sinne, dass man denkt, du denkst doch wahrscheinlich, ich bin gar nicht attraktiv für den, ne? Ich reize den gar nicht. Also sagen wir es mal so, man fühlt sich unerotisch, man zweifelt an der Beziehung und ich habe ihm auch schon gesagt, dass sowas einfach eine Beziehung zerstören kann. Was hast du denn für eine Theorie, was dahinter stecken könnte bei ihm? Ich habe einen Bekannten, der ist schwul und ich habe den auch sehr lieb. Und er sagte mal eins zu mir, also entweder hat er ein Problem mit sich selbst, dass er einfach ja durch meinen Frauentyp vielleicht nicht in der Lage ist, für mich Stimulanz zu empfinden. Oder dass er vielleicht homosexuell ist. Tanja, ich würde diesem jungen Mann, wie alt ist der? 25, die Pistole auf die Brust setzen. Nach einem Jahr hast du das Recht dazu, dass er dir das schlüssig erklärt, was da los ist. Und du kannst ihm ja anbieten, wenn du dazu in der Lage bist, das wieder in den Zustand zurückzuschrauben wie vor einem Jahr, nämlich dass ihr wieder gute Freunde werdet, aber dass du nicht eine Beziehung mit ihm leben möchtest, die ja sowieso keine Beziehung ist. Das Problem ist, ich bin anfällig für Depressionen und ich leide sehr darunter. Ja, aber du leidest doch noch viel mehr darunter, wenn du das mitmachst. Der Befreiungsschlag könnte ja sein, wenn du ihm wirklich klar sagst, was du empfindest und ihm mehr oder weniger ein Ultimatum setzt. Oder er soll dir das wirklich erklären, er weiß es doch, was da in ihm vorgeht. Dann soll er auch den Mut haben und zu dir sagen, Tanja, du machst mich nicht an. Es geht einfach nicht, ich kriege keinen Hoch bei dir. Schwer. Ja, das ist schwer. Das ist auch bitter, wenn man das dann hört. Aber ich garantiere dir, dass es letztendlich für dich besser ist, als dieser dubiose Zustand, in dem ihr da hin und her laviert, mit dieser ständigen Anspannung im Hintergrund. Ja, das ist immer so leicht gesagt, ne? Wäre das denn für dich sehr schlimm, wenn du ihn als Partner, du hast ihn ja gar nicht als Partner, wenn du ihn als Partner verlieren würdest? Sagen wir mal so, einen Partner sehe ich in ihm ja nicht. Ja, eben. Kann ich ja auch. Also was hast du da groß zu verlieren? Gar nichts. Du kannst ja weiter eine Verbindung mit ihm aufrechterhalten. Das ist korrekt. Was hält dich denn davon zurück? Das verstehe ich gar nicht. Was hält dich davon zurück, diesen Schritt zu gehen? Warum duldest du das alles? Warum nimmst du das alles so hin? Ich weiß nicht. Ich hatte schon mit jedem Mann Pech. Und so langsam nehme ich es hin. Ich habe immer die Hoffnung, dass es irgendwie sich doch ändert. Im Hinterstübchen weiß ich aber, es ändert sich nicht. Nein, da musst du jetzt das Deinige dazu tun. Und du darfst das nicht mit dir machen lassen. Das kratzt dein Selbstwertgefühl viel zu sehr an, Tanja. Ja. Das ist nicht gut für das Selbstbewusstsein, sich ständig einer solchen Situation auszusetzen, nicht begehrt zu werden. Das ist doch Horror, ist das doch. Ja, da fühlt man sich nicht gerade gut dabei. Also, meine Meinung, ihm klar zu sagen, so geht es nicht. Und wenn du das nicht kannst und dich nicht ändern möchtest, dann bitte lass uns trennen. Das ist meine Auffassung, Tanja. Toi, toi, toi. Gut, danke dir. Tschüss. Tschüss. 1:29:50. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1 Uhr 31, exakt auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir offen für alle Themen, über die ihr gerne reden wollt. Also ihr könnt mich ganz einfach anrufen und euch mit mir hier in dieser Sendung live unterhalten über Gott und die Welt, über den Grand Prix, über eure privaten Angelegenheiten, über Politik, was auch immer. Wenn ihr mit mir reden wollt, kostenfreie Telefonnummer 0800 567 8111, kostenfreie Faxnummer 0800 567 8110. Herzlich willkommen. 22 Jahre alt. Christian. Hi. Ja, hallo. Christian, dein Thema. Ja, ich habe eine ziemlich extreme Spinnenphobie. Eine Spinnenphobie? Ja. Haben das nicht nur Mädchen? Weiß ich nicht, aber nee, da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu. Ja? Und zwar, das war vor circa 2,5 Jahren. Da habe ich dann noch in Köln in der Nähe vom Rhein gewohnt, also 200 Meter bis zum Rhein. Mhm. Und das war am Freitag oder am Samstagabend. Meine Frau war auf Tour mit Arbeitskollegen in der Stadt. Mhm. Und da hat man halt eine kleine Spinne oben in der Wand. Eine kleine Spinne? Ja, die war vielleicht so wie so ein 10-Pfennig-Stück so groß. Mhm. Ich muss dazu sagen, also diese Phobie bezieht sich auf alle Größen. Mhm, ist mir klar. Mhm. So, und naja, gut. Dann, der Blick ging also nicht mehr von da oben weg. Mhm. Ich denke, ja, was machst du denn jetzt, ne? War auch ziemlich müde und so. Mhm. Aber ins Bett gehen, sag ich mal, ging mir natürlich nicht, weil da musste jetzt was passieren. Mhm. Ja, da bin ich halt hingegangen, habe ich einen Hammer genommen und hab die platt gekloppt. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Ja. Es gibt ja Spinnen, Menschen, die Phobien vor Spinnen haben, die wie starre da liegen und nichts tun können. Ja gut, okay. Du hast also die arme kleine Spinne mit einem Hammer erschlagen. Ja, und das Beste war noch, das war keine Außenwand, sondern das war so eine dünne Trennwand. Und hast und die war vorne von mit Rigips gemacht. Ja. Dann war dazwischen so eine, ja, so handbreit so Glaswolle. Ja. Und dahinter kam dann halt Ötungstein. Mhm. Ja, und na gut, der Rigips war dann platt. Mhm. Ja, und der Ötungstein, den mussten wir auch auswechseln. Also du hast volle Pulle gegen gehauen. Also der war nicht durchgebrochen, sondern der hat halt einen Riss drin gehabt. Man sah von der Spinne wahrscheinlich überhaupt gar nichts mehr. Nee, aber ich denke mal, dass so platt war, das war dann klar. So, 22 Jahre alt. Wie lange hast du denn? 26. 26, Entschuldigung. Wie lange hast du denn diese Phobie schon? Ja, also solange ich eigentlich denken kann halt, ne? Mhm. Und falls wir halt so ein Vieh in der Wohnung haben halt, dann macht eine Frau die weg. Mhm. Und da lässt du schon einige Mal nachts aufstehen, hat so mich so rausgeholt halt aus dem Bett. Was bist du denn für ein Mann? Da muss die Frau ja, die Spinne wegholen. Was soll ich machen? Also ich habe da tierische Panik vor und naja, auch ziemlich einen Ekel. Halt. Wenn du dir vorstellst, es ist eine Spinne, da nehmen wir mal an, die ist so, ja, so doppelt so groß wie ein 5-Mark-Stück. Das ist schon groß, ne? Ja. So richtig schön mit Haaren und schwarz und so. Nee, also, ja, wir wollen uns das nur mal vorstellen. Und diese Spinne müsstest du in die Hand nehmen. Würde ich nicht machen. Nee, nehmen wir mal an, du müsstest das. Stell dir mal vor, ich stünde vor dir und ich würde sagen, Christian, du musst jetzt diese Spinne nehmen. Was würde dann geschehen? Ja, würde ich sagen, würde ich nicht machen. Aber wenn ich dich jetzt zwingen würde, was würde dann geschehen? Ja, ich weiß nicht, also das würde ich wahrscheinlich wie wild um mich hauen oder so, dass ich das bloß nicht müsste. Ja. Also ich habe da tierische Schiss vor. Mhm. Kumpel von mir, der hat mir auch damals mal eine Wette angeboten, sagt er, dann nimmst du mal so eine kleine in die Hand und dann gebe ich dir 50 Mark für, aber da ich nichts, keine Chance. Gute Idee mit der Wette. Spinnen wir das mal ein bisschen weiter. Wir bleiben mal bei der großen Spinne, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich sage dir, Christian, 100 Mark auf die Hand. Nee, keine Chance. Also ich würde mich da so verekeln. 500 Mark. Gar nichts, nichts, keine Chance. Also, 1000 Mark. Das wäre, also da könnte ich mich nicht mit bestechen. 10.000 Mark. Nee. Auf keinen Fall. Mann, jetzt will ich ja gar nicht weiter. 100.000 Mark. Nee, also ich doch, dachte, komm. Nee, ohne Quatsch. Ach, Pillepuh, 100.000 Mark hältst du eine Spinne in der Hand. Ich weiß es nicht. Also jetzt würde ich sagen, ich würde es nicht machen. Ist das denn für dich, also mit den Phobien ist ja immer so eine Sache. Da kann man ja in der Regel auch mit leben. Oder ist das für dich schon ein Problem, dass es irgendwie lebenseinschränkend ist? Nee, eigentlich weniger, weil wir wohnen da jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Mhm. Dann haben wir jetzt mittlerweile auch eine kleine Katze angeschafft. Mhm. Schon gut, die kommt nicht oben an die Decke dran, aber wenn wir sonst irgendwelches Getier haben. Fressen, Katzen, Spinnen? Der hat die auch schon weggeputzt. Ah ja, praktisch. Also der macht die platt, ne? Ja. Hat ja nichts mit zu tun. Was sagt denn deine Frau dazu? Nimmt die das so hin oder macht die sich über dich auch lustig? Nee, also die hat da kein Problem mit. Mhm. Schon gut, wenn die was größer ist, dann, na gut, dann nimmt sie halt einen Staubsauger oder so. Mhm. Aber wie gesagt, sonst nimmt sie ein Papier und dann hat sie das erledigt. Sonst ist aber alles in Ordnung bei dir? Denke ich schon, ja. Dann bin ich beruhigt. Also du kannst damit leben. Ja, ich meine, ich habe ja nicht jeden Tag so ein Vieh in der Bude, ne? 100.000 Mark für eine Spinne. Stell dir das mal vor, das würde dir jemand anbieten. Schwer vorzustellen halt, ne? aber wie gesagt... Ich kann diesen Spaß leider nicht mit dir machen, weil ich dir die 100.000 Mark nicht anbieten kann. Ja, aber schade. Sonst würde ich fast sagen, komm, mit einem Kamerateam, kommen wir mal zu dir und dann testen wir das mal aus. Ja, kein Problem. Christian, ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer und so kannst du es ja, hast du es ja im Griff. Ja, wunderbar. Schöne Nacht, schönes Wochenende. Auch so. Tschüss. Tschüss. Martin, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Martin, was ist dein Thema? Mein Thema ist Drogen. Drogen? Drogen, ja. Richtig. Geh mal bitte etwas näher ans Telefon und versuch deutlich zu sprechen, sonst habe ich meine Schwierigkeiten. Ja. Inwiefern? Inwiefern? Meine Freundin hat heute einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich ihr gesagt habe, dass ich Drogen konsumiere. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und wie lange konsumierst du schon Drogen? Ein Jahr. Und welche Drogen? Verschiedene, zum Rauchen, also stoffmäßig und pillenmäßig. Und wie stoffmäßig? Was für ein Stoff? Heroin oder was ich weiß. Je nachdem, was ich kriegen kann oder so. Zum Rauchen? Richtig, zum Rauchen halt dies und Gras und wenn das Geld mal erlaubt, dann mal Schore und weiß Gott halt alles. Was? Schore? Was ist das? Das ist braunes Pulver, was man auch spritzen kann, aber spritzen tue ich nicht, weil davon halte ich nicht. Das wäre also der letzte Schritt, den ich machen würde. Aber du konsumierst auch Heroin, um das immer festzuhalten. Ja, richtig. Und das konsumierst du, indem du es rauchst? Richtig. Auch Kokain? Nein, noch nicht. Ja, was heißt noch nicht? Also Heroin ist ja genauso schlimm wie Kokain. Richtig, richtig, das stimmt. Pillen, Ecstasy, sowas auch? Ja. Was denn mit Vorliebe? Welchen Stoff? Welchen Stoff als Vorliebe? Ich sage mal mehr, nicht den Stoff zum Rauchen, nämlich mehr pillenmäßig. Nicht ein, nicht zwei, da kommen schon mehrere, 5 bis 6 oder so. Je nachdem, wie die Laune ist. Pillen, meinst du jetzt, oder was? Richtig, richtig. Wie oft nimmst du das Zeug? Wenn das Geld reicht, dann, zweimal in der Woche. 2 bis 3 Mal. Hast du einen Job? Ich, ja. Was machst du? Ich bin auf der Baubranche tätig. Auf der Baubranche. Aber du nimmst das nicht während der Arbeit? Nein. Du nimmst das abends dann und am Wochenende wahrscheinlich? Richtig. Wie viel denn? Du kostet das ja auch eine ganz, unter Umständen eine ganze Menge Kohle. Ja. Und du wirst wahrscheinlich mit deinen 18 Jahren auch noch nicht auf dem Bau so viel Geld verdienen. Wie finanzierst du das denn? Von nebenbei arbeiten von zu Hause her und bei Freunden und unter der Hand nochmal so. Und ja. Wie viel Geld gibst du da im Monat aus? Im Monat, das sind 2.500 Mark. Das ist eine ganze Menge. Nur für Drogen 200.000 Mark im Monat. Richtig. Wie viel verdienst du regulär in deinem Job im Monat? Also regulär verdiene ich 1.800. Handelst du mit dem Zeug auch schon? Nein. Kann man nicht direkt sagen. So. Du bist also ein doch recht intensiver Konsument, so hört sich das zumindest an. Und jetzt hast du das deiner Freundin gestanden. Richtig. Wie hat sie darauf reagiert, als du das gesagt hast? Ja, wie hast du reagiert? Sie war enttäuscht, sie war aufgeregt, sie war sauer, hat nur noch die Tür zugeschmissen, hat nur noch gesagt, überleg, was du für Scheiße machst. Ich will, dass du einfach damit aufhörst, weil ich dich liebe und weil ich dich brauche. Und lass dich in Zukunft erstmal die nächsten 5 bis 8 Wochen nicht hier sehen. Wo ist sie? Ja? Wo sie ist? Wo ist sie jetzt? In Keveler. In Keveler? In Keveler. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Richtig. Dazu habe ich heute auch erfahren. Bei dem Nervenzusammenbruch hatte sie auch einen Blutsturz. Also Nadine war schwanger, also meine Freundin. Und hat das Kind dadurch auch noch verloren. Sie will dich, sie ist im Krankenhaus, sie hat das so, wahrscheinlich ist es ihr deshalb auch so nahe gegangen. Wusstest du, dass sie schwanger war? Nein. Nein, wusstest du nicht, naja. Richtig. Das habe ich, offensichtlich ist es ihr deshalb auch so nahe gegangen, ne? Dass du ihr das eröffnet hast. Was hat denn das jetzt in dir losgetreten, ausgelöst? Jetzt ihre Reaktion, das Wissen, dass dein Kind unterwegs war, dass sie es verloren hat? Das Gefühl an sich ist eigentlich unbeschreiblich, weil ich werfe mir selbst die ganze Kacke vor, was ich alles gemacht habe. Und wie ist denn jetzt deine, wann hast du das gesagt, wie lange ist das her? Also, jetzt mit einer Freundin jetzt, oder? Ja, der Freundin, ne? Wann hast du das gesagt? Das habe ich heute Abend noch gesagt, nach Feierabend. Heute Abend? Heute Abend, ja. Wir hatten ein kleineres Streitgespräch und ich wollte ein bisschen ehrlich sein. Und von wem hast du das jetzt, von wem hast du erfahren, dass sie in der Klinik ist? Von der Mutter. Hast du mit der Mutter heute Abend noch telefoniert? Richtig. Mhm. So, nun ist das alles noch ganz frisch. Ja. Wie soll es denn weitergehen? Was denkst du dir denn? Wie planst du dich zu verhalten? Ja, wie plane ich mich zu verhalten? Ich versuche, um selber von den Drogen wegzukommen. Nadine wusste schon selber her, dass ich früher mal gekifft habe und alles. Warte, was hat denn die Mutter von ihr gesagt? Die Mutter über diese Sache wusste sie oder weiß noch nicht Bescheid. Achso. Also, wie ist dein Verhältnis zu deiner Freundin? Liebst du sie wirklich? Ja. Ja, da ist ja völlig klar, was du zu tun hast. Richtig. Ne? Du wirst, das wäre mein Tipp an dich, so schnell wie möglich zu einer Drogenberatungsstelle gehen. Ja. Denen genau erzählen, was du konsumiert hast, wie oft, die werden schon die richtigen Fragen stellen und doch um Hilfe. Du wirst um Hilfe bitten. Das ist das einzige Signal, was du deiner Freundin auch geben kannst, dass ein neues Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Ich möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht nochmal reden? Ja, das wäre angemessen. Mhm. Das Verfahren ist dir vielleicht bekannt. Du legst auf, wir rufen dich wieder an. Ja. Und die Richtung ist klar, ne? Die du jetzt gehen musst. Ja, richtig. Ganz entschieden. Und dafür wünsche ich dir viel Glück und Erfolg. Dankeschön. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. Matthias, 26 Jahre alt. Nabend. Hi, Domian. Ich bin jetzt ganz verstört, ich am Telefon. Da habe ich in all meiner Lebensziele sehr viel näher gerückt, weil ich dich endlich mal eine Strippe habe. Hi. Das sind ja schöne Komplimente. Zu Beginn gleich. Ja, Matthias. Um was geht's denn? Ich wollte mich eigentlich auch mit dir über den Grand Prix unterhalten. Mhm. Ich habe begeistert festgestellt, dass das schon Thema der Sendung war. Ich habe heute Abend mit einem Freund zusammen den Grand Prix Vorentscheid gesehen und es hat uns den Freitagabend gerettet und ich wollte auch noch mal eine Lanze für Herrn Raab brechen. Ja. Wir hatten super klasse, haben uns richtig gut amüsiert und finden halt einfach diesen ganzen Firlefanz um den Grand Prix, der jetzt so mit Stefan Raab und Gilde Horn gemacht hat, einfach richtig gut und richtig witzig. Und selbst die Beiträge, die einfach grottenschlecht waren, waren halt schon aus kabarettistischen Gründen so klasse, dass wir hier den ganzen Abend uns eigentlich in die Hose gemacht haben vor Lachen. So richtig nett. Gibst du mir recht, dass neben Stefan Raab der Rest wirklich alles grottenschlecht war? Bis auf den dritten Platz, der war ziemlich gut. Ich weiß zwar nicht mehr, wie diese Band hieß, ich habe von denen noch nie was gehört, aber die haben eigentlich einen total netten Song. So niemand hat, glaube ich, von den meisten bisher irgendwas gehört, ne? Von den anderen, von vielen, ja, also ich bin da, steckt da nicht so drin, aber richtig klasse, lustig fanden wir so Sachen wie Fancy, den kannten wir noch aus den 80ern, als er so schlappige Popmusik gemacht hat. Der sieht mittlerweile aus wie der Sohn von Rudolf Mooshammer und hat so diese Haare so und aber dieses Lied war auch halt mit seinen Background-Sängerinnen am Machen. Wir fanden es einfach richtig komisch und das Einzige, was gefehlt hat, war ein Duett zwischen Stefan Raab und Regina Zindler. Das wäre es doch gewesen. Das wäre noch perfekt gemacht. Also mit Fancy fand ich auch, also das war ja wie ein Horrorkabinett, ne? Das war richtig geil, aber nochmal, also das war wirklich der Hast du denn oder habt ihr für Stefan Raab auch angerufen? Wir haben es versucht, wir sind nicht durchgekommen. Angeblich haben wir 1,5 Millionen Leute. Wahnsinn ist das. Das fanden wir auch, also unglaublich so viele Leute. Glaubst, wir haben es gemerkt, wir hatten keine Chance. Glaubst du denn, dass er Chancen hat in Stockholm? Nee, überhaupt nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Das ist so ein Phänomen wie Gildo Horn. Das kapieren die anderen Europäer kapieren den Humor nicht, der dahinter steckt. Das denke ich auch. Also bei Gildo Horn, da habe ich gedacht, aufgrund seines Aussehens würden sie vielleicht ein bisschen schnallen, dass es auch tatsächlich komisch sein soll. Bei Stefan Rath bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht kriegt das hin. Ich weiß es nicht. Also die Performance war toll, ne? Die war klasse. Die war klasse. Die beiden Mädels, dann die Band. Also die Ansage war toll, ne? Das war richtig. Das war richtig klasse. Wir haben auch geschrien. Einmal blinkt er auch sein Hemd, ne? Oder seine Jacke. Ja. Das war auch sehr schön, sehr schick. Und eben auch gerade so was so diese Grand Prix-Geschichte so in den bisherigen Jahren angeht. Ich habe das hier mit Ingo geguckt, einem guten Freund von mir, und wir waren beide der Meinung, dass das Ganze einfach mal wieder so ein bisschen auflockert. Und Stefan Rath passt halt auch richtig da rein. Das hat er mit Sicherheit genauso aufgelockert wie Gildo Horn. Ja. Aber wenn man diese Sendung sieht, dann denkt man ja gerne zurück. Ich denke da an die letzten 20 Jahre, wo ich das bewusst, noch länger, wo ich das mir bewusst angeguckt habe. Ja. Da lagst du ja noch in Windeln, als ich da schon geguckt habe. Genau. Also das mit ABBA habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Ja, da kann ich mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern, aber da war ich natürlich auch schon da. Wenn du das so Revue passieren lässt, wen fandest du denn so am wirklich beeindruckendsten von den Sängern? Es muss ja vielleicht aus Deutschland, jetzt bleiben wir mal bei Deutschland, oder deutschsprachig singenden Künstlern. Also wenn ich es am beeindruckend fand, ich weiß, wer sich immer noch so in meiner Erinnerung festhatte, da war ich nämlich selber noch ein Kind, als ich das gesehen habe, das war der Sieg von Nicole, und das mag jetzt alles nicht so ein spitzenmäßiger Song gewesen sein, aber ich weiß noch, wie die geheult hat, als sie gewonnen hat, und das wird wahrscheinlich auch immer auf so eine Erinnerung bleiben, die so einfach da ist. Der Grand Prix ist ja sowieso eine Institution, ja. Und so nach wie vor ist auch Nicole, an die ich als erstes denken würde, wenn ich Grand Prix höre, weil das erste Mal war, dass ich das auch bewusst gesehen habe. Also ich erinnere mich, wenn ich das ganz, ganz weit zurückdenke, an Vicky Leandros. Die hat, glaube ich, nicht für Deutschland gesungen, sondern für Luxemburg. Das weiß ich gar nicht. Tolle Sache. Udo Jürgens ist nur sehr lange her. Und ich erinnere mich an die von mir sehr, sehr, sehr geschätzte Joy Fleming. Die finde ich auch total klasse. Das ist ein Tier, diese Frau. Die kann singen. Die kann wirklich singen. Ja. Leider, sie war eigentlich zu gut für diesen Wettbewerb. Stimmt, aber so ist es ja das manche Mal, dass Leute, die tatsächlich wirklich gut sind, eigentlich überhaupt keine Chance haben. Obwohl eben auch manchmal man überrascht ist. Also über den Sieg der Israelin war ich zum Beispiel überrascht, weil die fand ich auch gut. Einfach weil sie so war, wie sie ist. Aber man hat nichts mehr von ihr gehört, ne? Das war damals ganz doll überall in den Medien, ein paar Tage, und dann schwuppdiwupp war sie weg. Ne? Was ich eigentlich schade fand, weil es war ja auch so ein gutes Zeichen. Also man musste da nicht zwangsläufig den Eindruck haben, dass da nur alte, verknöcherte Leute in dieser Jury sitzen, sondern dass die sich auch mal was anhören, was vielleicht ein bisschen unkonventionell ist. Also, sind wir gespannt auf Stockholm. Wann ist das eigentlich genau? Weiß ich gar nicht. Ich glaube am 14. Mai. Am 14. Mai. Irgendwann kurz vor meinem Geburtstag ist es. Deshalb habe ich es mir gemerkt. Ah ja, ganz Deutschland sitzt dann wieder vor der Glotze und drückt Stefan Raab die Daumen. Und die Daumen drücke ich ihm auch wenn er nicht gewinnt. Aber er hat schon jetzt ein bisschen gewonnen. Ja, na klar, na, auf jeden Fall. Danke für deine Meinungsäußerung und schöne Grüße an Ingo. Alles klar. Tschüss. Ciao. Leon, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Abend. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Transsexualität. Bist du transsexuell? Ja. Und zwar bin ich Frau zu Mann transsexuell. Frau zu Mann? Ja. Bist du operiert? Nein, noch nicht. Ich nehme ein halbes Jahr Hormone und mein eigentliches Thema in dem Thema ist, dass mich meine Freundin verlassen hat aufgrund dieser Tatsache. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Anderthalb Jahre. Sie wusste das von Anfang an, mehr oder weniger. Wir haben das die ganze Zeit über, ja, sag ich mal, erarbeitet. Und, also ihr hattet eine lesbische Beziehung? Ja, wenn du das so sagen möchtest, ja. Warum sagst du das so zögerlich? Ja, weil ich sie halt eigentlich von Anfang an aufgeklärt habe, über die Sache, wie das von Anfang an, also eure Beziehung fing damit an, dass sie wusste, dass du ein transsexueller Mensch bist. Ja, dass ich dahin tendiere. Und das hat sich halt im Laufe der Zeit konkretisiert. Und das hat sie nicht verkraftet oder nicht akzeptieren können, tolerieren können? Ja, wir haben, wie gesagt, viel darüber diskutiert, über Definitionen, was ist Mann, was ist Frau und was spielt es letzten Endes für eine Rolle. Und eigentlich hatte ich den Eindruck, dass sie dass sie das so sieht, dass es letzten Endes keine Rolle spielt, sondern dass die Gefühle und die Liebe das Wichtigste sind. Und aber offensichtlich hat es dann nicht gereicht, ne, mit der Liebe. Es hat offensichtlich nicht gereicht. Mhm. Nein, ich habe also vor einiger Zeit dann gesagt, okay, ich möchte, dass jetzt mein neuer Name akzeptiert wird, und sie wollte auch, dass ich das irgendwann mal klar mache. Mhm. Und von dem Zeitpunkt an war es einfach nicht mehr möglich. Mhm. Also sie mochte nicht zu dir Leon sagen? Ja, richtig. Wie hat sie dich früher genannt? Magst du das sagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist interessant, dass viele transsexuelle Menschen das nicht sagen wollen. Ich respektiere das, aber ich fällt mir gerade auf, dass ich in so einer Gesprächssituation schon öfter war und die Leute mir gesagt haben, nee, den Namen möchte ich nicht nennen. Hattet ihr auch ein für dich befriedigendes sexuelles Verhältnis, oder war das auch problematisch? Nein, das war nicht problematisch, eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also es gibt viele Transsexuelle, zumindest so in meiner Richtung, die mit ihrem Körper und mit ihrer Sexualität viele Probleme haben. Ja. Das habe ich nicht. Also mein Körper ist, wie er ist, und ich weiß hundertprozentig, dass ich Mann bin, aber und ich sehe es halt so, dass gut. Du kriegst jetzt, du bist in einer Hormonbehandlung, sagst du? Wie machen sich diese Hormone bemerkbar bei dir? Ja, wie man vielleicht hört, durch die Stimme, also. Naja, die Stimme hat, die Hormone haben ja nicht so eine große Auswirkung auf die Stimme. Ja, also der Stimmbruch ist halt da. Ansonsten hat's auf mich eher eine psychologische Wirkung. Mhm. Hast du einen Bartwuchs? Kriegst du einen Bartwuchs? Ja, ja. Ja. Und die psychologische Wirkung, wie sieht die aus? Dass ich mich wesentlich besser fühle, dass ich mich also eher auf dem Weg fühle, mich richtig zu fühlen. Ja, auf dem Weg, authentisch zu fühlen. Man kann doch sagen, auf dem Weg zur Selbstverwirklichung, ne? Ja. Kann man sagen. Ja. Mhm. Also die Freundin hat dich definitiv verlassen. Es sieht so aus, ja. Mhm. Also sie sagt halt, ich entwickle mich zu einer Form Mann oder zu einem Mann, und das trennt sie von mir eklatant, und damit kommt sie nicht zurecht. Mhm. Weil ich das halt einfach nicht so sehe. Ich persönlich sehe es so, dass ich letzten Endes von meiner Persönlichkeit in dem Sinne des Wortes mich nicht ändere. Aber deine Freundin ist eine lesbische Frau. Ne? Ja. Insofern ist es ja schon verständlich. Also ich kann das nachvollziehen, dass man dann eventuell auf Distanz geht, wenn der Partner sich umentwickelt zu einem Menschen oder auch zu einem Äußeren, auf das man eigentlich gar nicht so steht. Ja, das kann ich auch verstehen, natürlich. Planst du auch eine operative Angleichung deines Körpers? Naja, das wäre schon mein Wunsch, aber das ist einfach noch irgendwo in der fernen Zukunft, und das ist auch die Frage, ob ich es letzten Endes mache. Das ist ein Entwicklungsprozess, weil auch diese Operation in meinem Fall einfach nicht so nicht so befriedigend sind. Also die Operationen von Frau zu Mann sind ja nun nach wie vor komplizierter und komplexer als umgekehrt. Ne? Ja. Aber das wäre auch für mich jetzt, sagen wir mal, kein Muss. Also ich komme gut mit meinem Körper zurecht, wie er ist. Hast du Kontakte zu Selbsthilfegruppen von transsexuellen Menschen? Ja, habe ich. Ja, weil du da sicherlich da auch genau auch so eine Problematik von Partnern verlassen zu werden mit ebenfalls Betroffenen besprechen kannst, ne? Ja, es gibt sowohl die eine als auch die andere Seite. Mhm. Es gibt Leute, die sind aufgrund dessen verlassen worden. Es gibt aber auch welche, die wo als die Frauen sagen, gut, das ist egal. Das ist der Mensch, den ich liebe, und was aber der Definition ist, für sich hat, ist mir egal. Natürlich, aber das ist letztendlich ist es eine ganz subjektive Geschichte, eine Geschichte des Empfindens. Und wenn sie nun mal nicht mehr dieses Empfinden für dich hat, der du allmählich zum Mann wirst, muss man das akzeptieren. Man kann es eher nicht einreden. Tja, ich verstehe es halt irgendwo, aber auf der anderen Seite verstehe ich es nicht. Schwer. Weil ich bin immer noch derselbe Mensch. Aber irgendwo auch nicht. Irgendwo ja, aber irgendwo auch nicht. Ich würde dir auch gerne anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest. Ja, kann das machen. Okay, dann rufen wir dich gleich noch mal an, Leon. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Melanie, 23 Jahre, guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Melanie. So. Erstmal wollte ich sagen, ich habe auch Stefan Raab gesehen und ich fand ihn echt klasse. Ja. Und wenn ich dir mein Thema sage, weiß ich, kriegst du wahrscheinlich einen Lachanfall. Aber es ist echt wahr. Du hast eine Phobie vor Lukas, dem Lokomotivführer. Nein. Da würde ich sehr lachen. Nein, ich bin in einen Star verliebt. Du bist in einen Star verliebt? Ja. Das gibt's ja überhaupt nicht. Doch. Ehrlich? Aber keine Angst, du bist es nicht. Nein, das habe ich mir schon fast gedacht. Es ist lass mich halt, anders. Lass mich, wie? Es ist jemand anders. Ja, kenne ich ihn? Ich gehe mal schon davon aus, wenn du Talkshows guckst, ja. Ah, es ist ein Talkshow-Kollege. Ja. Da gibt's ja nicht viele, wahrscheinlich Andreas Türk. Stimmt. Ah. Ihr Mädels, ihr seid doch alle so, alle gleich gestrickt. Da hat einer so hat schon sehr schöne braune Augen. Ja. Ja, aber du, beschreib du ihn, warum du ihn so nett findest. Ja, er ist halt total sympathisch, auch wie er so mit den Leuten so im Publikum umgeht. Ich war neulich in seiner Show. Mhm. Und er sieht einfach super toll aus. Er ist sympathisch, er sieht super toll aus, er hat gute innere Werte wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal doch von aus. Wahrscheinlich. Wie groß ist denn diese Verliebtheit? Denkst du Tag und Nacht nur noch an Andreas Türk? Ja, sag ich mal zu 90% schon, ja. Mit 23 Jahren. Ja, ich weiß. Ich hast bin du, kein kleines Kind mehr. Hast, ich sollte darüber weg sein. Du hast in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer viele Fotos hängen von Andreas Türk? Nein, leider nicht so viele. Aber ein paar? Ein paar, ja. Und abends guckst du ihn ganz verträumt an dieses Foto an und ja. Machst die Augen zu und in Gedanken liegt er neben dir und kuschelt sich an dich. Ja, und sagt, so Melanie, ja. du bist die Größte für mich. Und, ja. Und du sagst dann, ach Andreas Türk, du bist der Größte wiederum für mich. Ja, so ungefähr. Und dann küsst ihr euch und dann geht's immer weiter. Nein, so schlimm nicht. Na, solche Gedanken hast du bestimmt auch manchmal. Ja, aber eher selten. Ne? Aber kommt auch schon mal vor, dass du ihn dir der knallharten Sex vorstellst mit dir? Eher nicht. Hast du einen Freund? Nein. Ja, da bin ich aber schon mal beruhigt. Wieso? Naja, dann wäre der Freund natürlich der begossene Pudel, ne? Wenn du immer an Andreas Türk denkst. Ja, okay, aber... Hast du ihm das schon mal gestanden? Nein, ich habe ihn im Hotel getroffen auch, aber ich war zu feige dafür. Mhm. Melanie, soll ich dir mal so ganz ehrlich meine Meinung sagen? Du findest das scheiße. Nee, ich finde es albern, wenn man es zu sehr übertreibt. Weil du hast überhaupt keine Chance, an ihn ranzukommen. Also 99,9% sind diese ganzen Schwärmereien für Stars, vergiss es, du bist einer unter vielen und er wird nie die Zeit haben und nie die Muße, sich nur gerade mit dir, Melanie, auseinanderzusetzen. Ja, das weiß ich auch. Und es blockiert, weißt du was, und es blockiert nämlich ganz eklatant dein normales Leben. Du hast ja gar kein Auge mehr für andere nette Jungs. Doch, ich habe mich letztes Wochenende mit einem getroffen, nur der war total der Arsch. Ja, aber es gibt ja noch viele andere nette. Abgesehen von diesem einen Arsch. Ja, okay. Nein, meine Frage war einfach, wie reagierst du denn auf solche Fans? Ich reagiere immer so und sage, Leute, ihr könnt es toll finden, ihr könnt mich auch klasse finden und was ich alles, aber nicht auf dieser Verliebtheitsebene. Entliebt euch ganz schnell wieder, weil es bringt nichts. Es bringt gar nichts. Es bringt nur Unglück und hält einen und verschwendet Zeit. Das sage ich zu dir jetzt auch. Ich muss Schluss machen. Alles klar. Tschüss, Melanie. Okay, tschüss. Mein Team diese Woche, Thomas Reimke, Wolfram Spielkowski, Peter Dunajski, Jan Hölz, Leo Scholten, Henning Kaiser, Jürgen Clemens. Die Themen nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, unerklärliche Ereignisse und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, an diesen Ort möchte ich nie wieder zurückkehren. Ich möchte an diesen Ort sehr gerne wieder zurückkehren. Montagnacht, schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.